und ich betrachte uns. Seh keine Liebe wie in den letzten Jahren. Der Blick reicht nur für dich, auch wenn die nächsten kamen. Schicksal, dass ich das Blatt wenden muss. Berühre deine kalten Lippen, genieße den letzten Kuss. Dein Herz ist am Verbluten, es zieht mich mehr zu den Huren. Überwinde dich, lass los, Babe, du brauchst mich nicht mehr zu suchen. Ich bin down mit vielen Kurven, diese Groupie Bitches. Mich hat eine Frau nie gerufen, deshalb such ich nicht. Shit. Ich nehm es hin, es spaltet uns, auch wenn's mich fickt, die Zeit ist um. Kein Du und ich, kein Streit mehr, Girl, keine Träne mehr, keine Beleidigung. Ja, ich lächel, um nicht erklären zu müssen, wie's mir geht. Versteck den Schmerz in meiner Brust, alles geht kaputt, wenn man mit Krisen lebt. Bin ein Mensch mit Gefühl, der sie nicht zeigt. Verzeih mir, hätte ich mal dein Herz nicht berührt. Und du sagst, wie ich mich benehme, ist falsch. Du hast recht, nicht umsonst hat Gott Regeln verteilt. Ich will nicht mehr schuld sein, ich bin es leid. Ich will nicht der Grund sein, dass du jetzt weinst. Ich bereue alles, Shadi, das ist der Beweis. Und jetzt lasse ich dich gehen, denn ich war dein Mr. Right, Mr. Right. Ständig nur im Club, ich will dich nie verstehen. Bring dich weg, du musst mich oft mit anderen sehen. Du wolltest nie mehr weinen, trotzdem fließen Tränen. Ich befreie dich von mir, deswegen bin ich dein Ex, Mr. Right. Fang an zu leben. Ex, Mr. Right. Muss es einen anderen geben. Dieses Leben ist wie Poker. Jeder setzt die Maske und dein falsches Lächeln auf wie ein Joker. Und jetzt stehst du hier im Regen. Hier im Regen. C'est la vie. Gebrochenes Herz, verschwendete Energie. Und ich renne langsam aus der Zeit, die ich investiert hab. Für uns beide, weil der Bad Boy nur noch Scheine im Visier hat. Fame und Bitches, bring dich ab. Bring dich ab vom richtigen Weg. Wir gucken nur auf die billigen Mädchen, weil das Herz nie für die richtige schlägt. Den ganzen Leid, den du jetzt hast, will ich nicht mehr zu sehen. Deshalb verlasse ich dich, Liebe und Ehrlichkeit. Ist heutzutage schon nicht mehr zu sehen. Stopp, fuck. Meine Weste ist befleckt. Alles in sich fressen, wo gibt es ein besseres Versteck? Ich weiß nicht, Baby, ob du das siehst. Ich bin und bleib nicht gut für dich. Es ist besser, wenn du jetzt ohne mich in die Zukunft blickst. Kannst du mir verzeihen, ich schäm mich für die letzten Wochen. Ich zahle mit meinem Leben, sag, was kann dein Lächeln kosten? Ich will nicht mehr schuld sein, ich bin es leid. Ich will nicht der Grund sein, dass du jetzt weinst. Ich bereue alles, Shadi, das ist der Beweis. Und jetzt lasse ich dich gehen, denn ich war dein Mr. Right, Mr. Right. Ständig nur im Club, ich will dich nie verstehen. Bring dich weg, du musst mich oft mit anderen sehen. Du wolltest nie mehr weinen, trotzdem fließen Tränen. Ich befreie dich von mir, deswegen bin ich dein Ex, Mr. Right. Fang an zu leben. Ex, Mr. Right. Ich muss es einen anderen geben.